Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Das ist Musik aus der Heimat unseres heutigen Hörspielautors. Und es ist Musik in seiner Muttersprache. Sie hören eine lauretanische Litanei, aufgenommen in der Marienkirche in Mariasaal in Kärnten. Vor 1500 Jahren besiedelten Slawen Kärnten sowie Teile der heutigen Bundesländer Steiermark und Salzburg. Das von den Slawen hier begründete Fürstentum Karantanien hatte seinen Regierungssitz in Karnburg, wenige Kilometer westlich der heutigen Ortschaft Mariasaal. Mariasaal liegt rund 30 Kilometer entfernt von Peter Handkes Heimatort Griffen. Und in unmittelbarer Nähe liegt auch das Priesterseminar und Gymnasium Tanzenberg, das Peter Handke zwischen 1954 und 1959 besuchte. Anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Literatur im Dezember 2019 hielt Peter Handke eine Rede, in der er die wesentlichen Impulse für sein, wie er es nannte, lebenslanges Schreiberleben benannte. Die frühesten Schwingungen oder Schwungkräfte kamen freilich nicht von den Künsten, sondern bewegten und durchdrangen das Kind, das ich war, mit den slowenisch-slawischen religiösen Litaneien unter den romanischen Bögen der Kirche nach dem Geburtsort Staravas. Und jene monotonen und zugleich so melodiösen Anrufungen himmelwärts durchdringen und beatmen mich inzwischen 77-Jährigen weiterhin. Am 6. Dezember in 3 Tagen wird Peter Handke 80. Und hier aus dieser Gegend, aus Unterkärnten, bricht der Erzähler unseres heutigen Hörspiels auf der Suche nach seinem verschollenen Bruder zu einer Wanderung in den slowenischen Karst auf. Der slowenische Karst ist eine schroffe Hochebene über dem Golf von Triest. Für ihn ist es Traumlandschaft, Bezugspunkt, Heimatort. Wenn es ein Ziel für mein Fernweh gab, dann war es der Karst, wird der Ich-Erzähler Philipp Kobal in diesem Hörspiel sagen. Seine Geschichte erzählt Peter Handke im 3. Kapitel des Buchs Die Wiederholung und der Titel ist Gehen im Herzland. Der, der im Herzland geht, ist wahrscheinlich Peter Handkes alter Ego. Handke, der ja mütterlicherseits Kärntner Slowene ist, erzählt in tiefen Bildern die Geschichte einer Rückkehr. Das große romantische Motiv der Wanderung steht bei Gehen im Herzland, wie auch bei vielen anderen Erzählungen Handkes, im Mittelpunkt. Fast 200 Kilometer in Richtung des Adriatischen Meers legt Philipp Kobalt zurück. Umbraust vom Karstwind, umweht von Wacholder- und Thymianduft. Im Unterschied zum dalmatinischen Karst in Kroatien ist der slowenische Karst auch eine sehr fruchtbare Region. Losgelöst von Zeit und Raum wandert Philipp Kobal und erzählt und beginnt, die eigene Erzählung durch den Prozess des Erzählens zu begreifen. Wenn man den Text liest, hat man den Eindruck, der leidenschaftliche Wanderer Peter Handke habe diese Reise gemeinsam mit seinem alter Ego Philipp Kobal angetreten. Hören Sie heute zu Peter Handkes 80. Geburtstag Gehen im Herzland von Peter Handke mit Ulrich Nöten als Philipp Kobal und mit Musik von Gerd Bessler. Regie Leonhard Koppelmann.